Vida fresh, ich bin wieder schuld, sie hat wieder recht. Sie redet viel, aber niemals schlecht. Unsere Liebe war nicht lang, aber sie war echt. Ich bin wieder laut, sie war wieder frech. Ich bin wieder schuld, sie hat wieder recht. Sie redet viel, aber niemals schlecht. Unsere Liebe war nicht lang, aber sie war echt. Ja, ja, sie war echt. Das, was ich fühle, kannst du niemals fühlen. Denn dein Herz ist aus Blech. Ich weiß, dass sie mich beschatten. Ich kann wieder nachts nicht schlafen. Aber du bist bei mir geschlafen, zusammen die Fenster beschlagen. Ich weiß, du weißt von dem Geld, von den Drogen und Waffen. Aber wenn sie kommen und mich schnappen, würdest du 8 Jahre warten? Nein, also geht deinen Weg, ich geh mein. Ja, sie kommen und sperren mich ein. In den goldenen Käfig, nur für ein paar Jahre, niemals für ewig. Manchmal bist du mir so fremd. Manchmal bist du mir so ähnlich. Deine Wärme tut mir gut, doch dein kaltes Herz verrät dich. Ich werd wieder laut, sie war wieder frech. Ich bin wieder schuld, sie hat wieder recht. Sie redet viel, aber niemals schlecht. Unsere Liebe war nicht lang, aber sie war echt. Ich werd wieder laut, sie war wieder frech. Ich bin wieder schuld, sie hat wieder recht. Sie redet viel, aber niemals schlecht. Unsere Liebe war nicht lang, aber sie war echt. Ja, ja, sie war echt. Unsere Liebe war nicht lang, aber sie war echt. Das, was ich fühle, kannst du niemals fühlen. Denn dein Herz ist aus Blech. Jetzt bin ich Rapper und kein Dealer. Doch kann trotzdem nachts nicht schlafen. Viel zu viele, die mich blenden. Ja, ich bleib lieber im Schatten. Ich hab immer noch das Geld, die Drogen und die Waffen. Ich habe eine Frau. Machen trotzdem noch einen Schlampen. Zu wenig Menschen um mich rum, die mich verstehen. Zu viel Hass, zu viel Lila, alles Papier. Ja, brav, Frauen kommen gehen. Doch wenn sie gehen, liegt es immer nur an mir. Ja, es liegt immer nur an mir. Ja, es liegt immer nur an mir. Ich kann's nicht ändern. Es liegt immer nur an mir. Du schon wieder laut. Sie war wieder frech, ich war wieder schuld. Sie hat wieder recht, sie redet viel, aber niemals schlecht. Unsere Liebe war nicht lang, aber sie war echt. Ja, ja, sie war echt. Unsere Liebe war nicht lang, doch sie war echt. Das, was ich fühle, kannst du niemals fühlen. Denn dein Herz ist aus Blech.